Protokolle 7.3. Bei jedem Widerstande gegen uns müssen wir imstande sein, den Krieg erklären zu lassen, und zwar durch den Nachbarn des Staates, der uns entgegenzutreten wagte. Sollten sich aber die Nachbarstaaten unterfangen, sich gegen uns zu vereinigen, dann müssen wir einen allgemeinen Krieg entfesseln. Protokolle 7.4. In der Politik ist der sicherste Weg zum Erfolge die Geheimhaltung der Unternehmungen. Die Handlungen eines Diplomaten sollen mit seinen Worten nicht übereinstimmen. Protokolle 7.5. Wir sollen die Regierungen der Nichtjuden zwingen, nach diesem Plane zu handeln, den wir in seiner ganzen Breite entworfen haben und der sich seinen Zielen bereits nähert. Dabei wird uns die öffentliche Meinung unterstützen, denen wir uns durch die Großmachtpresse bereits ganz bemächtigt haben. Mit wenigen Ausnahmen, mit denen wir nicht zu rechnen brauchen, ist die Presse tatsächlich schon ganz in unserer Abhängigkeit.